WDR 3 Hörspiel mit Dominik Josic. Herzlich willkommen zum Krimi am Freitag, der uns ins Moskau der Sowjetzeit führt. Dort ermittelt Jewgeni Malow, eine Figur des Autors David Zane Meyrowitz, die inzwischen Kultstatus erreicht hat. Heute steht Malow ausnahmsweise mal selbst unter Verdacht. Er wird nämlich unfreiwillig Zeuge eines Bombenanschlags und gerät so in den Fokus der staatlichen Polizei und der Geheimdienste. Praktisch gleichzeitig erhält er einen brisanten Auftrag. Er soll einen Rechtsanwalt, der als Dissident gilt, aus der Stadt bringen, damit dieser nicht als Sündenbock für den Anschlag herhalten muss. Der Nächste! Zwei ranzige Würste von nächster Woche. Von nächster Woche? Von nächster Woche. Wenn ich Würste von heute verlangt hätte, wären die von letzter Woche. Die von nächster Woche könnten heute frisch sein. Klugscheißer, verschwinde. Der Nächste! Hör zu, Genosse Lebensmittelverkäufer. Ich stehe schon seit über einer Stunde hier in der Schlange. Und wenn dein hässliches Punim unversehrt bleiben soll, würde ich an deiner Stelle meine Geduld nicht überstrapazieren. Hier, 5 Rubel und dann hau ab. Nein, nein. Meine Füßchen weigern sich immer, ohne eine Flasche illegalen irischen Fusels zu gehen. Das Baby hat die ganze Nacht geschrien ohne seine Säuglingsmilch. Und ich will nicht wegen Kindesmisshandlung angeklagt werden. Wir verkaufen hier keine irischen Waren. Da musst du in einen Intershop gehen. Mach, dass du wegkommst, du Arschloch. Komm schon. Gib mir den irischen, in Usbekistan destillierten Whisky. Er ist hinter deinem linken Fuß versteckt. Eine Bombe ist explodiert. In der Metro. Alle weg von den Straßen, alle raus. Schnell. Sowas hätten meine Vorfahren im wilden Kaukasus das Unglück der Malows genannt. Das Erste, wonach ich taste, sind meine labilen Nieren. Und meine Hand findet unter meinem Rücken nur dunkle Flüssigkeit, die meine persönliche und unwiderrufliche Tragödie ankündigt. Denn der Deckenbalken, der quer auf meinen Körper gefallen ist, hat die eben erst erstandene, geliebte Flasche mit geschmuggeltem irischen Whisky aus Usbekistan zerschmettert. Jewgeni Malow, Schnüffler. Willkommen in Moskau, Fremder. Malow und der Moskauer Bombenzirkus von David Zane Meyrowitz. Musik Bernd Keul, Regie Jörg Schlüter. Hör zu, ausnahmsweise. Ausnahmsweise bin ich heute Morgen auf der richtigen Seite des Betts aufgewacht. Kein Kater. Ein kraftloser Sonnenstrahl tröpfelte endlich durch den Moskauer Smog. Meine Frau servierte Blinis und Sauerrahm zum Frühstück statt des üblichen Kascha-Schlabbers. Und ausnahmsweise habe ich mich beim Rasieren nicht geschnitten. Ein perfekter Morgen. Was zum Teufel habe ich wem angetan, dass ich dich hier in meinem Büro finde? Dein Glück hat dich verlassen, Inspektor Novotny. Seit 20 Jahren brauchte ich den Anblick deines hässlichen Kussmauls nicht zu ertragen, Malow. Was zum Teufel willst du hier? Eine Zeugenaussage machen. Worüber? Über die Explosion in dem Lebensmittelladen an der Straße des 25. Oktober. Was hat das mit dir zu tun? Sag mir bitte nicht, dass du irgendwas damit zu tun hast. Ich stand zufällig in der Schlange, als die Mauern einstürzten. Geh nach Hause und besauf dich, Malow. Das ist Angelegenheit der Polizei. Ich war aber dabei. Ich kann Beweise aus erster Hand liefern, Novotny. Ich nehme an, du kennst den Weg nach draußen. Ehrlich gesagt, nein. Normalerweise wurde ich immer mit dem Kopf voran aus dem Fenster dieses Gebäudes geschmissen. Diesmal muss ich wohl improvisieren. Tu das! Aber beeil dich. Und, Malow? Ja, lustiger Bulle. Ich will deinen Arsch hier nicht mehr sehen. Du bist Hundescheiße hier in der Polizeizentrale. Sag mir nur... Ich habe gesagt, hau ab! Sag mir nur eins. Wer hat dir gesagt, du sollst die Finger von diesem Fall lassen? Siehst du... das hier, Malow? Wow, Eine echte amerikanische Single-Action, 45er. Hast du die in einem Antiquitätenladen gekauft oder einem toten Tschetschen geklaut? Niemand wird dich vermissen, wenn ich abdrücke. Irrtum, Nowotny. Da ist meine alte Babuschka oben im Ural. Sie würde in ihr Bier heulen, bis ihr jemand eine neue Runde spendiert. Meine letzte Bitte wäre, dass du ihr meine Leber in einer Tüte schickst, damit sie etwas hat, um sich eine deftige Suppe zu kochen. Die Katastrophe im Lebensmittelladen hatte offenbar das längst anämische Stromnetz und die asthmatische Hauptwasserleitung der ganzen Straße zerstört. Da blieb mir nichts anderes, als in den Luxus meines Flohkinobüros zu flüchten, das ich Antarktika getauft hatte. Die einsamste Bruchbude auf dem Planeten Erde, wohin sich weder Fisch noch Federvieh noch der geringste Kunde wagte. Um es gleich zu sagen, Mütterchen, völlig Fremde wie du, die mitten in der Nacht in meinem einsamen Treppenhaus herumschleichen. Die kommen mir nicht gut, davon kriege ich Quaddeln. Ich suche einen Privatdetektiv namens Marloff. Meinst du den Kerl mit der kaputten Bürotür ganz oben im letzten Stock, wo nie jemand hingeht? Was will eine nette alte Oma wie du von diesem Versager? Ihn anheuern. Ach, ist es nicht wert. Du würdest wahrscheinlich besser mit einem offiziellen staatlichen Detektiv fahren. Ich komme mit dem Staat nicht besonders gut aus. Na, mal sehen, ob er zufällig da ist. Jetzt um 3 Uhr in der Früh. Jelena Bonner. Meine Angelegenheit ist dringend. Ich brauche Sie, um einen Kollegen zu beschützen, der verdächtigt wird, ein Verbrechen begangen zu haben. Und natürlich ist er unschuldig. Bis zum Beweis des Gegenteils. Ich dachte, in der Sowjetunion sei das andersrum. So ist es. So ist es. Und was soll er getan haben? Die Bomben in der Moskauer Metro und... Moment! Sag mir nicht in einem Lebensmittelgeschäft auf der Straße des 25. Oktober. Nicht zu vergessen die beiden anderen, die vor ein paar Minuten explodiert sind. Ich kapier's nicht. Das ist alles in der vergangenen Stunde passiert. Und wann wurde Ihr Kollege beschuldigt? 2 Minuten, nachdem die erste Bombe explodierte. Noch mehr Bomben. Ein schlechtes Zeichen. Das heißt, noch mehr Anklagen. Ich würde dir raten, etwas leiser zu sprechen, Mütterchen. Da folgt uns jemand. Natürlich. Ulkow, mein staatlicher Schatten. Oh, du bist ihnen ein Schatten wert? Irgendwer scheint das zu glauben. Ulkow beschattet mich Tag und Nacht. Er hört und meldet alles, was ich sage. Aber das wird mich nicht hindern, meine Stimme zu erheben. Worum geht es? Schnell, aber leise. Ein paar Minuten nach der ersten Bombe erhielten wir Drohungen am Telefon. Wer ist wir? Ich und Sacharow. Sie wissen doch wenigstens, wer Andrei Sacharow ist. Fußballspieler? Wissenschaftler. Dissident. Egal. Es geht um die Mitglieder unserer Bewegung. Die Moskauer Helsinki-Gruppe. Sie haben angefangen, uns zu verhaften und zu verhören. Unsere Leute, die eindeutig nichts mit den Bomben zu tun haben und die in den letzten Tagen nicht einmal in Moskau waren. Halt. Das stinkt nach Politik. Das übersteigt meinen begrenzten kleinen Verstand. Sag mir nur den Namen von dem Kerl, den ich beschützen soll. Brunov, Anwalt. Er ist der ideale Sündenbock, weil er unsere Leute vor Gericht verteidigt. In der heutigen Zeitung denunziert ihn ein Handlanger Journalist namens Viktor Lui als verantwortlich für die Moskauer Bombenanschläge. Hier ist die Adresse, wo Bruno sich versteckt. Lernen Sie das bitte auswendig, damit ich den Zettel verschlucken kann. Beeilen Sie sich, Marloff. Er wartet schon auf Sie. Was soll ich mit ihm machen, wenn ich ihn finde? Ihn schleunigst aus Moskau rausbringen. So schnell wie möglich. Ich habe vor vielen Jahren meine Karriere begonnen und habe meinen Beruf von einem besoffenen Schnüffler namens Marloff gelernt. Er hat mich gelehrt, meine Verhöre immer mit Arschtritten zu beginnen, bevor irgendeine Frage gestellt wurde. Ich bin sein dankbarster Schüler. Bitte? Ich wusste, dass ich mindestens 3 Helfer brauche, um deiner Herr zu werden, Marloff. In den alten Tagen wären es 5 oder 6 gewesen. Ja, du hast deine Leute. Warum schlägst du nicht selber mit? Angst, deine Fingernägel zu ruinieren? Pause. So, jetzt, wo du präpariert bist, lass uns keine Zeit verlieren. Hast du ein narrensicheres Alibi für gestern Nacht? Ja, habe ich dir doch gesagt. Ich war in dem Lebensmittelladen. Ja, genau. Und wir wissen auch warum. Welches Transportmittel hast du benutzt, um von der Metrostation in den Laden zu kommen? Welche Metrostation? Geh mir nicht auf die Eier, Marlow. Du hast die erste Bombe auf der Linie 3 gelegt, bist an der Station Kurskaja ausgestiegen und dann in die Straße des 25. Oktober gegangen. Die erste Bombe detonierte zwischen Ismailowskaja und Pervomaiskaja, ungefähr zu dem Zeitpunkt, als du in den Lebensmittelladen gekommen bist. Na klar. Und dann habe ich den Laden in die Luft gejagt und mich selbst gleich dazu, nur um sicher zu sein, gute Arbeit geleistet zu haben. Nein, deine zweite Bombe ist zu früh losgegangen. Du wolltest die Tüte mit dem Fuß unter den Ladentisch schieben, aber du konntest nicht rechtzeitig abhauen. Und dann, wie ein guter krimineller Bürger, kroch ich unter den Trümmern raus und ging schnurstracks hierher, um den Hauptpolizeiinspektor Nowotny zu informieren. Nur um mich von der Spur abzulenken. Das hat aber nicht geklappt, Marlow. Ich habe dein Spiel sofort durchschaut. Du kannst mir nichts anhängen. Brauche ich nicht. Ich habe dein handschriftliches Geständnis. Was für ein Geständnis? Ja, das hier. Mit allen Einzelheiten und in deiner eigenen Handschrift, was von Experten schon beglaubigt wurde. Was ich jetzt wissen will, wer sind deine Leute? Ist es die Helsinki-Gruppe, Bonner, Sacharow? Ah, das ist es also. Ist nicht drin, Kumpel. Ende der Pause, Jungs. Warte! Bevor deine Affen ihre Morgengymnastik wieder aufnehmen, lustiger Bulle, erinnere dich, was du damals sonst noch von diesem besoffenen Schnüffler Marlow gelernt hast. Und was könnte das wohl sein? Früher oder später erwidert er immer das Vergnügen. Ja! Potapov. Gesundheit. Ich heiße so. Oh, gratuliere. Weswegen bist du hier drin, kleiner Kumpel? Deswegen? Hier drin? Oh, ich bin ein Gefängniszellen-Junkie. Kann nicht genug davon kriegen. Manche Blödmänner schlafen gerne in Hotelzimmern. Andere, noch blöder, in ihren eigenen Federbetten. Sie werden nie wissen, wie es ist, sich auf dem Zementboden voller Rattenscheiße in einem Moskauer Kerker auszustrecken. Und du? Ich habe die Frau meines Nachbarn getötet. In unserem Dorf. Und ihre beiden jungen Töchter noch dazu. Hoppla. Mit einer rostigen Axt nehme ich an. Negativ. Dann hätte ich so nah dran sein müssen, dass ich sie gerochen hätte. Nein. Nein. Ich habe mir ganz allein eine niedliche Bombe aus meinen Düngechemikalien gebastelt. Hat prima funktioniert. Nun, viel Glück für alle deine zukünftigen Unternehmungen. Und jetzt muss ich schlafen, also gute Nacht. Es war danach. Ich habe gute Nacht gesagt. Und süße Träume. Und danach... Oh, verdammt noch mal! Schneid dir die Zunge raus und häng sie zum Trocknen auf, bis ich hier raus bin. Sonst tue ich dir den Gefallen. Und danach... Ach, das reicht, du Spinner. ...habe ich die Moskauer Metro in die Luft gesprengt. Alter? Ich schob eine Brandbombe unter meinen Sitz im Zug. Dann stieg ich aus an der... Kurskaja-Station. Und ging zum Lebensmittelladen an der Straße des 25. Oktober. Die erste Bombe explodierte zwischen den Haltestellen Ismajowskaja und Pervomaiskaja, ungefähr zu der Zeit, als ich den Lebensmittelladen erreichte. Der Zug war voll. Es waren 12 Tote und 50 verletzte Bürger. Und was ist in dem Laden passiert? Die Bombe im Laden explodierte 25 Minuten nach der Metrobombe. 7 Tote, 37 Verletzte. Ich kriege die Todesstrafe, hat mir Inspektor Nowotny versprochen. Scheint ein guter Kumpel von dir zu sein, der Inspektor. Ich bin in diesem Gefängnis mit allen Rechten eines respektierten Sowjetbürgers behandelt worden. Das geht's nicht. Was machst du mit meinem Fuß? Ich schaue nach, wie viele Zehen sie dir gebrochen haben. Oh, 9. Einer ist noch intakt. Für den Fall, dass das Rote Kreuz auf seiner 5-Jahres-Inspektion mal vorbeischaut. Naja. Hat dir die Polizei irgendwelche anderen Fragen gestellt, bevor du gestanden hast? Potapov, irgendwelche Fragen? Ja, sicher. Sie haben gefragt, bist du zufällig Armenier? Ja, das ist unser egalitäres System im Paradies des Volkes. Eines Tages bist du frei und kannst auf der Straße rumlaufen. Nur, dass sie dich zu einem späteren Zeitpunkt gleich wieder verhaften können. Aber Nowotny musste seine Gründe haben, mich freizulassen. Und wer war ich, seinen guten Willen und sein Urteil in Frage zu stellen? Die Waffe kenne ich. Sie kennt dich auch, lustiger Bulle. Dieser 9x19mm Luger Parabellum ist rostig, Marlow. Wie mein bestes Stück. Aber beide schießen noch präzise, manchmal. Und nun gehst du mit mir in diese Gasse wie ein guter kleiner Pionier und drehst dich zur Wand. Ach, da ist sie ja. Deine kleine amerikanische Single-Action. Kaliber 45. Ich werde sie für dich warm halten, bis wir uns wiedersehen. Nein. Hör zu! Nein, du hörst mir zu, Nowotny. Ich will schnelle Antworten, oder dein Stirnlappen wird antisowjetische Graffiti auf diese Mauer schreiben. Warum ich? Wir wurden angewiesen, irgendwen zu fassen. Sie nehmen die Angelegenheit sehr ernst. Ich hätte nie an dich gedacht, bis du in mein Büro gekommen bist, um deine Aussage zu machen. Und Potapov? Ein anderer Sündenbock? Er war in seinem Dorf für seine selbstgebauten Bomben bekannt. War? Was habt ihr mit ihm gemacht? Ihn nach Tel Aviv verschifft. Wieso ist er Jude? Jetzt ja. Wir gestatten den Juden zur Zeit ins Exil zu gehen. Also schicken wir den Israelis ein paar asoziale Freundschaftsgeschenke. Warum habt ihr ihn nicht nach Armenien abgeschoben? Was? Armenien? Sieh einer an. Der große Polizeiinspektorchef zittert und macht sich in die Hose bei dem kleinen Wort Armenien. Nein! Warte! Was steckt dahinter, lustiger Bulle? Ich schwöre dir, ich weiß es nicht, Marlow. Sie haben mir den Fall seitdem aus den Händen genommen. Aus deinen Händen? Den Händen des mächtigen Moskauer Polizeichefs? Nicht in deinem Zuständigkeitsbereich, haben sie gesagt. Und dass ich mich raushalten soll. Endgültig! Ich hatte ihn gerade hart genug geschlagen, um mir eine kurze Atempause zu verschaffen, um meinen Weg nach Hause fortsetzen zu können. Jetzt konnte ich endlich eine schnelle Dusche nehmen. Dann musste ich Anwalt Brunov sicher aus Moskau schaffen und für eine Weile selbst verschwinden, bis dieser Bombenzirkus vorbei war. Es war noch viel zu früh für Nowotny und seine Rowdies. Aber die hätten nicht erst geklingelt. Durch das Guckloch war niemand zu sehen. Also war es eindeutig eine Falle. Drinnen abwarten, bis der ungebetene Gast wegging, war die vernünftigste Lösung. Unter gar keinen Umständen solltest du die Tür aufmachen, Marlow. Es fiel mir schwer, mein inneres Gleichgewicht zu behalten. Dunkel war sie. So dunkel, wie es hier im russischen Vaterland noch toleriert werden konnte. Wen haben wir denn da? Augen wie Ebenholz. Asnif Satikian. Ja, eine Armenierin. Sie hatte nie zuvor bei mir geklingelt. Niemals hätte ich so ein hormonaufpeitschendes Gesicht vergessen. Aber irgendwas sagte mir, dass ich diese Stimme schon mal gehört hatte. Irgendwo. Drei meiner Kollegen sind verhaftet worden. Und angeklagt wegen des Bombenanschlags in der Moskauer Metro und in dem Lebensmittelladen an der Straße des 25. Oktober, richtig? Willkommen im Verein. Mitglieder der Vereinigten Partei von Armenien. Patrioten. Morgen sollen sie vor Gericht gestellt werden. Naja, das ist dann wenigstens nicht bevor das Verbrechen begangen wurde. Vor ein Militärgericht. Für terroristische Taten. Das ist ja alles ganz nett, dunkler Schmetterling. Aber ich bin kein Anwalt. Nur ein arbeitsloser Privatdetektiv. Wir brauchen Ihre Dienste trotzdem. Ich bedauere, aber ich arbeite niemals für Bubkes. Wer auch immer mich anheuert, muss irgendeinen Weg finden, zu blechen. Und was würden Sie in diesem Fall verlangen? Ich dachte, das wäre längst offensichtlich, dunkler Schmetterling. Ich brauche etwas, das ich nun schon seit Monaten nicht hatte und verzweifelt ersehne. Etwas, das allein du mir geben kannst. Sie meinen... Es war genau das. Das Echte. Das Richtige. Wie die Amis sagen, The Real McCoy. Direkt aus der Handtasche des dunklen Schmetterlings. Nicht die verdünnte Art, die man auf dem Schwarzmarkt kriegt, sondern echtes Jerewan-Feuerwasser. Drin. Armenischer Cognac. Man stirbt dafür. Man mordet dafür. Man verkauft seine Mutter in weiße Sklaverei für einen einzigen Schluck. In Jalta tauschte Stalin eine Kiste davon mit Winston Churchill gegen die Tschechoslowakei. Nur? Wieso hast du von meiner speziellen Schwäche gewusst? Ein Glückstreffer. Ja, so ein Glückstreffer. Wie zufällig, meine Privatwohnung zu finden. Wie bitte? Potenzielle Kunden können problemlos rausfinden, wo mein Büro ist. Aber sie können keinesfalls meine Privatadresse herausbekommen. Die ist streng geheim. Und? Was wollen Sie damit sagen? Jemand hat dich hergeschickt. Jemand, der weiß, wo ich wohne. Du hast den Cognac. Du hast 12 Sekunden, das zu erklären. 12, bevor du für deine aufgeplatzte Nase etwas Balsam brauchen wirst. Armenische Schildkröten begleiteten mich wie ein Engelschor, führten mich an einem unendlichen Kanal entlang. Ein Kanal voll selbstgebrautem armenischen Cognac. Und plötzlich schwamm ich in meinem eigenen Körper, folgte der Cognacstraße, die ich selber war, konsumierte meine eigenen Organe, mein eigenes Blut, Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges, tot, besoffen in Selbstvernichtung. Willkommen, mein Freund. Schön, dass du unsere Einladung angenommen hast. Das tut man nicht alles, um einem alten Kumpel entgegenzukommen. Wer auch immer du bist. Sharvash Karapetan. Erfreut. Ja, auch sehr erfreut. Aber was sollen die Handschellen? Teil der traditionellen Festlichkeiten. Du wirst dich daran gewöhnen. Und wo genau findet diese schöne Party statt? Smerdiashje-See. Ist das auf der grünen oder der rosa Metrolinie? Weder noch. Sie sind jetzt raus aus Moskau. Ja, hallo, dunkler Schmetterling. Danke dafür, dass du mir das Mittelchen eingeflößt hast. Es hat meinem Asthma höllisch gut getan. Halten Sie eigentlich nie das Maul? Es ist bekannt, dass das vorkommen kann, aber nur, wenn mein Mund anderweitig mit genüsslichen Aktivitäten beschäftigt ist. Wenn es nach mir ginge, würden Sie für alle Ewigkeit das Maul halten. Aber gewiss nicht vor unserer kleinen Feier heute Abend. Und was werden wir feiern? Dein erfolgreiches Bombenattentat. Der Laden an der Straße des 25. Oktober. Ein Meisterwerk. Eine einfache Papiertüte, um die Bombe zu verstecken. Bombe? Da drin war gefälschter irischer Whisky aus Usbekistan. Nicht so bescheiden. Komm, komm, Marlow. Amateur, aber erfolgreich. Ich nehme an, ihr werdet mir auch sagen, dass ich die Bombe in der Moskauer Metro gelegt habe. Oh nein. Das waren wir, armenische Nationalisten. Und darauf sind wir stolz. Das war ein professioneller Job. Na gut. Wenigstens bin ich in der Sache sauber. Nein, das sind Sie nicht. Sie haben es schon schriftlich gestanden. Niemand wird glauben, dass ich schuldig bin. Glauben? Ich bitte dich, Marlow. Hast du nicht dein ganzes Leben in der Sowjetunion verbracht? Der Einzige, der schuldig ist, ist der, der zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort schuldig sein muss. Heute, hier und jetzt. Bist du das? Ich kann beweisen, dass ich nicht in dem U-Bahn-Zug war. Und wir können beweisen, dass du doch drin warst. Schau mal. Dutzende Fotos von dir. Oh, mit deiner Papiertüte in der Metro. Das bist zweifellos du, einschließlich deines schmuddeligen Trenchcoats. Das bin ich. Zugegeben. Aber das sind Fälschungen. Ach, wirklich? Siehst du diese Leute, die dort sitzen, wo du stehst? Jeder von ihnen ist offiziell identifiziert worden als durch die Explosion tot oder verwundet. Dies ist der Waggon, in dem Minuten später die Explosion passiert ist. Und da bist du. Der Beweis ist hart wie Granit, mein Freund. Ihr braucht mehr als das. Ja, ja. Das finden die Spurensicherungsexperten gerade in ihrer Wohnung. Sie werden nichts anderes finden als dreckige Unterhosen und leere Roggenwhiskyflaschen. So wie 37 handgemachte Sprengsätze, die Vorbereitungen für ihre nächsten Attentate. So, der Fall ist also idiotensicher. Schriftliches Geständnis, Fotos von mir in der Metro, hausgemachte Bomben unter meinem Bett. Wofür verdammt nochmal braucht ihr mich jetzt noch? Unsere angeklagten Armenier laufen Gefahr, von dem Militärgericht im Schnellverfahren verurteilt zu werden. Unsere Beweise gegen dich vor Gericht würden viel zu viel Zeit brauchen. Wir müssen einen überzeugenden, hilfsbereiten Schuldigen liefern, bevor morgen früh das Gericht tagt. Und dieser hilfsbereite Schuldige, das bist du, Marlow. Es wird sogar eine kleine Belohnung auf dich warten, wenn du aus dem Gefängnis entlassen wirst in 10 Jahren. Einem Russen geben sie nicht mehr als 10, 15. Höchstfall, ein Armenier würde lebenslänglich kriegen. Ich bin ein bisschen eingerostet. Wie sagt man nochmal auf Armenisch, leck mich am Arsch? Jetzt übernehme ich. Ich hatte gehofft, dir das zu ersparen, Marlow. Tut mir leid. Oh, und ich dachte, du seist nur der Köder, um mich herzulocken, dunkler Schmetterling. In Wirklichkeit bist du der Killer in dieser Operation? Ich bin beeindruckt. Naja, mach dein Ding. Die Nacht ist noch jung und du bist nach wie vor hinreißend. Oh, Gummihandschuhe. Sie machte das sehr professionell. Ich sollte nachgehen, bevor sie mich zum Krüppel machte. Aber sie mussten mich lebendig vor Gericht abliefern. Also konnte mir nicht allzu viel passieren und ich einen Versuch wagen. Ich legte meine Handschellen fest um Asnivs duftenden Hals. So konnte ich sie als Schild gegen Karapetians Revolver vor mir herschieben. Los, los! Schnell, schnappt ihn euch! Schnappt ihn euch! Bleibt, wo ihr seid, oder ich drehe ihr die Luft ab! Aber dann waren da plötzlich Unmengen von Armeniern, die aus den Eingeweiden der Yacht auftauchten. Keine Zeit, sie zu zählen oder über irgendwas nachzudenken. Ich entschloss mich spontan zu einem kleinen improvisierten Mondscheinbad. Marloff mit der kleinen Killer-Lady im Schlepptau. Mit Handschellen zu schwimmen ist eine schwierige Angelegenheit. Also bestand meine einzige Hoffnung darin, sie in dem eiskalten See eng um den Hals meiner süßen armenischen Begleiterin zu legen. Du musst für uns beide schwimmen, schwarzer Schmetterling. Sonst können wir da unten mit den Kraken Poker spielen. Du hast die Wahl. Sie brauchte nicht lange, um die Lage zu begreifen. Ich lockerte meinen Griff ein kleines bisschen, damit sie hin und wieder atmen konnte. So ist gut. Bald glitten wir wie ein paar verliebter Tümmler zum nahen Ufer. Während Karapetian seine Yacht blindlings durch die dunkle Nacht navigierte, um uns irgendwo zu finden. Sind Sie wahnsinnig? Das war wirklich knapp. Wie auch immer, dunkler Schmetterling. Ich hoffe entgegen jeglicher Wahrscheinlichkeit, dass du im Besitz des Schlüssels für diese Handschellen bist. Der Schlüssel ist auf dem Schiff. Verdammt, Marloff! Hören Sie auf, mich damit zu wirken! Hör zu. Du bist meine einzige Chance, Schwester. Deine Affen werden in wenigen Minuten hier sein. Ich habe keine andere Wahl. Du wirst mein Schutzschild sein. Um die Wahrheit zu sagen, ich hatte sehr wohl eine andere Wahl. Tut mir leid, dunkler Schmetterling. Eines Tages werde ich es im armenischen Himmel wieder gut machen. Als sich die Yacht jetzt dem Ufer näherte, verschwand ich allein in der Nacht. Der Weg war allerdings mühsam. Mit gefesselten Händen läuft es sich nicht so leicht über zerklüftete Felsen. Und das war nun mein erster echter Job seit Monaten. Einen Kerl, dem ich nie begegnet war, zu beschützen. Den Dissidentenanwalt Brunov. Es waren schon weit mehr als 24 Stunden verflossen. Und ich hatte ihn noch immer nicht in Sicherheit gebracht. Brunov? Schäm dich, Marloff. Brunov, sind Sie da? Ich konnte ihn schon wittern, noch ehe ich ihn gefunden hatte. Er hing über mir am Dachbalken. Aufgeknüpft mit einem Bettlaken. Unter ihm ein umgeworfener Stuhl. Wie aus dem Lehrbuch für den perfekt inszenierten Selbstmord. Was wollen Sie? Ich habe zu tun. Entschuldige, dass ich dich störe, Genosse. Ich suche Vitali Jewgenewitsch Louis, den verdienten Journalisten des Volkes. Ich bin Viktor Louis. Aber was immer Sie wollen, Sie müssen ein andermal wiederkommen. Ich habe eine Deadline. Nun, ich habe auch eine Deadline, verdienter Journalist des Volkes. Es ist ziemlich dringend. Was soll das? Warum kommen Sie in Handschellen? Zum Teufel tun Sie da? Das ist mein Artikel für die Morgenausgabe. Hast du eine Kopie gemacht? Nur den Durchschlag hinter dem Original, aber den haben Sie auch in der Hand. Geben Sie das! Sind Sie wahnsinnig? Ich habe viele Stunden daran gearbeitet. Mit dieser Schreibmaschine? Natürlich. Ich werde den Sicherheitsdienst anrufen und... Och, verdammt, jetzt habe ich ja gar nichts mehr übrig, das ich aus dem Fenster schmeißen könnte. Oder möchtest du mir einen selbstlosen Vorschlag machen, verdienter Journalist des Volkes? Was wollen Sie von mir? Vor ein paar Tagen hast du einen Artikel geschrieben. Darin stand, dass Mitglieder der Moskauer Helsinki-Gruppe hinter den Bombenanschlägen in der Metro und dem Lebensmittelladen stecken. Wer ist deine Quelle für diese Information? Ich verrate niemals meine Quellen. Ich werde jetzt gleich den Druck zwischen meinen Handschellen und deinem Adamsapfel ein wenig reduzieren. Verdienter Journalist des Volkes. Diese gütige Tat hat ein kleines Zeitfenster von, na sagen wir, 15 Sekunden, bevor ich wieder zudrücke. Also, rede! Die bringen mich um, wenn ich rede. Ja, aber nur mit einer Kugel in den Nacken. Schnell und schmerzlos. Nicht wie ein langsames Bersten des Adamsapfels. 6, 5, 4, 3, 2... Warte. Ich habe einen Zahnarzttermin, bedauere, Kumpel. 1! Ja, ich sag es dir. Karen Demircia. Oh, sieh an, die Karen. Wer ist Karen? Sie ist erste Sekretärin des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei von... Armenien. Das ist alles, was ich weiß. Nein, ist es nicht, verdienter Journalist des Volkes. Sie brachten sie aus Jerewan rüber. Sie soll sich um die armenischen Nationalisten kümmern. Sie ist dafür verantwortlich, dass sie verhaftet und vor Gericht gestellt wurden. Und jetzt verfolgt sie... Die Moskauer Helsinki-Gruppe. Mit wem arbeitet sie? Ich weiß es nicht. Ich schwöre... Bei der Jungfräulichkeit deiner Mutter, ich weiß. Aber du weißt ebenso gut wie ich, dass der armenische Geheimdienst in Moskau nicht ohne einen zuständigen hiesigen Boss operieren kann. Also... Ich werde es dir jetzt sagen. Bobkov! Bobkov! Süße Freiheit. Meine Handflächen haben schon seit Stunden schwitzend von diesem Augenblick geträumt. Nicht wahr, Viktor? Marlow, das ist nicht zulässig. Wir dulden keine Gewalt. Oh, ich auch nicht, Mütterchen. Nur als letzten Ausweg, wenn all die Küsschen-Küsschen-Verhandlungen ergebnislos bleiben. Aber dieser Schleimscheißer hier, unser verdienter Journalist des Volkes... ist der, der deinen Brunov ganz schön verschaukelt hat. Nein, das ist nicht wahr. Ich schwöre es, Frau Bonner. Ich wurde gezwungen, den Artikel zu schreiben. Er wurde mir diktiert. Von wem? Sie wissen, dass ich Ihnen das nicht sagen kann. Ja! Antworte der Frau, Genosse Schleimscheißer. Marlow, das lasse ich nicht zu. Sie ahnen nicht, welchen Versuchungen wir widerstanden haben in all den Jahren. Wir schlagen andere Menschen nicht. Unter welchen Umständen auch immer. Beherrschen Sie sich. Oder Sie arbeiten nicht mehr für uns. Ich fürchte, das tue ich sowieso nicht mehr. Ich habe den Job vermasselt. Brunov? Ist er verhaftet? Herzstillstand. Geselbstmordet. Geselbstmordet? Jemand hat versucht, es aussehen zu lassen, als wäre es seine eigene Idee gewesen. Nur haben sie den Stuhl, der seine Beine stützen sollte, in der falschen Position gelassen. Brunov hätte niemals etwas gestanden, das er nicht getan hat. Also, das heißt, als die anderen wollten, dass er etwas gestand, das sie selbst längst getan hatten, da kannte er schon zu viele Einzelheiten des Szenarios. Hätte er überleben wollen, hätte er mitspielen müssen. Tja, hat er wohl nicht. Jetzt bleiben nur noch die drei armenischen Nationalisten. Die Armenier sind schon erledigt worden. Aber ihr Prozess hat doch gerade erst begonnen. Und ist soeben zu Ende. Verurteilung mit sofortigem Vollzug. Nun, dann ist das alles ja vorbei. Seien Sie nicht so naiv, Marlow. Vorbei. Es fängt gerade erst an. Es war höchste Zeit, meinen Arsch endlich für ein oder zwei Jahreszeiten aus der Stadt zu bringen und nicht einfach unentwegt nur davon zu quasseln. Sofort, Marloff. Ja, das würde ich tun, das stand außer Frage. Aber erst, wenn ich meinen alten Kumpel, meinen unzertrennlichen Partner wiedergefunden hatte. Ohne diesen Partner konnte ich ebenso gut splitternackt durch die Straßen rennen. Kundschaft! Aus unempfindlichen Gründen hatten sie nur zwei Sicherheitsschläger vor meiner Tür aufgestellt. So musste ich nicht viel Energie darauf verschwenden, reinzukommen. Polizei, kein Zutritt. Hinter dem Klebestreifen fand ich die Wohnung mehr oder weniger so vor, wie ich sie verlassen hatte. Aber nur auf den ersten Blick. Jetzt lagen hier 37 Sprengkörper und Bombenzubehör, verstreut von der Küche bis zum Klo. Die sollten mich in einen Massenmord verwickeln, den die Armenier so sorgfältig vorbereitet hatten. Hier unter den Fußbodenbrettern lag mein kleiner Liebling und sprang mir in die Arme wie ein verloren geglaubter treuer Jagdhund. Meine 9x19mm Luger Parabellum. Bingo. Ich fing an, schwach zu werden, aus Schlafmangel. Mein Hirn lief Marathon seit dem Moment, als der Lebensmittelladen an der Straße des 25. Oktober über mir eingestürzt war. Und jetzt dachte ich nicht an die glücklichen Toten, sondern an all die Überlebenden, die nun ihr Leben lang traumatisierte Opfer der Explosion bleiben würden. Eine Bombe ist explodiert! In der Metro! Alle weg von den Straßen, alle raus! Schnell! Ehemaliger Staatssicherheitsdetektiv Jewgeni Marloff erstattet Bericht vor Genosse Marschall Bobkow, Sir! Wie sind Sie hier reingekommen? Ich habe mir sämtliche Codes gemerkt, seit damals, als ich hier gearbeitet habe. Von Zeit zu Zeit überkommt mich das Heimweh. Und ich muss hier einfach einen kleinen Besuch abstatten. Nur um der guten alten Zeiten willen. Sie sind hier im Sperrgebiet, Marloff. Was wollen Sie? Es ist mir zu Ohren gekommen, dass du die Nachforschungen leitest über die Welle der Moskauer Bombenattacken, Genosse Bobkow. Auch wenn alltägliche Polizeiroutinearbeit normalerweise nicht in dein Ressort fällt. Ich bin vermeintlich der letzte verbleibende Verdächtige für die Bombenverbrechen. Also will ich sämtliche Beweise, die du schon gegen mich hast, bestätigen. Ein handschriftliches Geständnis, Fotos von mir mit den Metro-Opfern in meiner Wohnung gefundene Brandsätze. Hören Sie zu, Marloff. Ich bin zu dir gekommen, weil ich dir die Liste meiner Komplizen geben will. Marloff. Fangen wir mit dem Dorftrottel Potapow, der mir seine Chemikalien aus seinem verlassenen Bauernhaus im Ural gebracht hat, an. Der Anwalt Brunov, der sich günstigerweise umgebracht hat, versorgte mich mit falschen Papieren. Die Finanzierung dieser trickreichen Operation wurde von der trickreichen Moskauer Helsinki-Gruppe geleistet, geführt von dem trickreichen Paar Andrei Sacharow und Jelena Bonner, die als trickreiche Drahtzieher des trickreichen Plans fungierten. Wie viele sind da noch? 15 Seiten mit Namen. Ersparen Sie mir das. Sie können jetzt gehen. Nicht bevor ich verhaftet werde. Ihr Prozess wurde fallen gelassen. Die drei Armenier haben vor Gericht gestanden und wurden ordnungsgemäß verurteilt. Wir mussten diese Verbrechen schnell abwickeln, denn Moskau war in Panik. Das ist jetzt vorbei. Ruhe ist wieder eingekehrt. Wir durchkämmen die Ränge der Nationalen Vereinten Partei von Armenien, um sicherzugehen, dass keine weiteren Terroristenkomplotts im Gange sind. Das ist alles sehr perfekt, Genosse Bobkow. Nur habe ich jede Menge Informationen, die die Staatssicherheit nicht hat. Vielleicht solltest du deine Sekretärin reinrufen, damit sie Notizen macht. Welche Sekretärin? Die erste Sekretärin des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei von Armenien, Genossin Karen Demirtschian. so heißt sie, glaube ich. Man hat mir gesagt, sie sei verantwortlich für die Inhaftierung der Armenier. Ich bin sicher, sie lauert irgendwo hier in diesen Mauern. Nun? Ich sollte Sie besser warnen, Malow. Da sind... Ja, ich weiß, Scharfschützen. Erinnere dich, Bobkov. Ich pflegte einst selbst, hier in der Staatssicherheit zu arbeiten. Oh, hallo, dunkler Schmetterling. So. Du bist also Karen Demertschian, erste Sekretärin des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei von Armenien. Und ich hatte gedacht, dich ins Paradies geschickt zu haben. Ich werde versuchen, es nächstes Mal besser zu machen. Es gibt kein nächstes Mal für Sie, Malow. Wache! Nur für den Fall, dass Sie Dummheiten versuchen. Los, Bobkov, schau nach, ob er bewaffnet ist. Nicht nötig. Ich erspare euch die Mühe. Hier. Interessant. Eine amerikanische Single-Action, Kaliber 45. Sowas tragen Sie heutzutage, Malow. Dieses Spielzeug. Sie hatten doch immer eine Luger dabei, nicht wahr? Schämen Sie sich. Wo haben Sie denn diese Antiquität aufgetrieben? Um ehrlich zu sein, der Oberinspektor Nowotny von der Moskauer Polizei war so höflich, sie mir zu leihen. Damals, als ihr alle nach Bombenanschlagsverdächtigen gesucht habt. Wer sagt denn, dass wir das nicht immer noch tun? Aber die Hinrichtung der drei Armenier bedeutet doch, dass der Fall abgeschlossen ist, nicht wahr? Der Fall ist dann abgeschlossen, wenn ich das sage. Wo die drei herkamen, sind noch viel mehr armenische Terroristen. Samt russischen Komplizen, solche wie Sie. Bringt ihn weg, er steht unter Arrest. Wartet noch. Unser Genosse Bobkov hier, erster stellvertretender Direktor des KGB, hat mir eben versichert, dass alle Anklagen gegen mich fallen gelassen wurden. Ich bin also frei. Stimmt's, Bobkov? Vielleicht. Aber vor einer Stunde ist noch eine Bombe hochgegangen. Im Fußballstadion Otkritie. Es gibt viele Verwundete. Und unsere Experten haben bereits nachgewiesen, dass die Spuren direkt in Ihre Wohnung führen, Malow. Es war einer dieser Sprengsätze, die man bei Ihnen gefunden hat. Weißt du, dunkler Schmetterling, als du zum ersten Mal in meiner Wohnung aufgetaucht bist, war ich überzeugt, dass ich deine Stimme irgendwo schon mal gehört hatte. Na und? Eine Stimme, die schrie, eine Bombe ist explodiert in der Metro, alle weg von der Straße, alle raus, schnell! Das war in einem Lebensmittelladen voller hungriger Babuschkas, die vor dem Fleischstand Schlange standen, nur um ein paar Sekunden später selbst Hackfleisch zu wählen. Gleich um die Ecke. Zum Glück war ich dort und konnte die Menschen warnen. Ja, das ist wirklich ein Glück. Nur weißt du, meine geliebte Mickey-Maus-Armbanduhr, hier ist sie, starb ihren endgültigen Tod bei der Explosion im Lebensmittelladen. Schau her, zerschmettert und für immer gestoppt. Und sieh mal, auch die kleinen Ärmchen der armen Mickey Maus zeigen die Zeit. 22.14 Uhr. Malow. Das war deine Stimme, die die Leute im Laden gewarnt hat, wegen der Explosion in der Metro. Malow. Nur ist dann die Metrobombe seltsamerweise erst um 22.38 Uhr explodiert. Ungefähr 24 Minuten, nachdem du sie schon gemeldet hattest. Ich bin Hellseherin. Ja, unbedingt. Das waren Bomben, die deine Leute gelegt haben. Jede einzelne. Mit Hilfe von Genossen Marschall Bobkov von der Staatssicherheit. Kein Zweifel. Also, diese Dutzenden von Bombenopfern, zusätzlich zu einer oder zwei Listen von gefälschten Verdächtigen, drei tote unschuldige Armenier und ein geselbstmordeter Dissidentenanwalt. Auf was reimt sich das für dich? Frühjahrsputz. Lästigen Müll loswerden. Schrott, den Abschaum der Welt in einem großen Streich von... Terror? Nennen Sie es, wie Sie wollen. Es beginnt damit, die Straßen unsicher zu machen und endet damit, sie dauerhaft zu sichern. Es zeigt den Terroristen, wie wir sie behandeln werden, wenn sie versuchen, unser Leben zu stören. Es schreckt unsere Feinde ab und bringt uns Frieden. So verfahre ich mit Aserbaidschanern in Armenien. Man muss ihnen die rebellischen Vorstellungen gleich aus ihren Köpfen heraus terrorisieren. Und ich? Ein perfekter Verdächtiger. Ehemaliger Staatssicherheitler, unbeständig, gewalttätig, sogar irre. Wir beobachteten ihr Kommen und Gehen, wussten, dass sie zu dem Zeitpunkt in dem Laden sein würden, um ihren irischen Whisky zu kaufen. In Usbekistan destilliert. Und sie haben ihre Rolle perfekt gespielt. Aber sie waren nur einer von vielen, einer vom Abschaum der Welt, Malov. Sag mir nur, mein dunkler Schmetterling, wo kommt das alles her? All dieser staatlich geförderte Horror. Von hier kommt er, Malov. Genau von hier. Ihr Finger zeigte auf die exakte Mitte ihrer Stirn. Den Schnittpunkt zweier Linien. Zwischen den Ohren und vom Haaransatz zum Kinn? Nein. Ihre Wut auf mich, den Abschaum der Welt und auf meine versteckte 9x19mm Luger Parabellum breitete sich mehrere Sekunden lang über ihre dunklen, ungläubigen Wangen aus, obwohl sie schon voll auf dem Weg in die totale Finsternis war. Nun, Bobkov, jetzt hast du meine Luger. Und? Was ist mit deinen Scharfschützen? Na komm schon, ich bin bereit. Das war's wert. Es war sowieso vorgesehen, Karin Demirtschian beim nächsten Parteikongress zu eliminieren. Sie haben mir die dreckige Arbeit erspart, Malov. Irgendwie habe ich die langen Tage im Gefängnis totgeschlagen. Zumindest bis zur Schlafenszeit. Wenn in meinem Kopf eine Explosion stattfand und ich mir einbildete, wie Deckenbalken über mir zerbarsten und mein Gesicht mit Schutt bedeckt war und Stücke von gebackenen Babuschkas in meinem Haar hingen. Dann wachte ich in der Sicherheit meiner Zelle schnell wieder auf, holte tief Luft und lauschte auf das Geräusch richtiger Bomben, die draußen in Moskau explodierten. Brandbomben, Rohrbomben, Autobomben, Selbstmordbomben. Genau wie in der guten alten Zeit, als die Anarchisten die Zaren attackierten. So vergingen die Monate. Es kam eine Zeit, wo ich zwischen meinen Albträumen und den Geräuschen von draußen nicht mehr unterscheiden konnte. Wenn du einmal mittendrin warst, kriegst du nie mehr den Staub aus deinen Augen, den Rauch aus deinen Lungen, die Splitter aus deinem Gesicht, die Schrapnellkugeln aus deinen Beinen. Hätte ich eine zynische Seelenart, würde ich meinen, da sei etwas Absurdes, ja sogar Komisches an all diesem verrückten Bombenzirkus. Aber dann erinnerte ich mich daran, dass unser geliebter Josef Vissarionowitsch Stalin einmal gesagt haben soll, ein glückliches, zufriedenes Volk braucht keinen Sinn für Humor. Marlow und der Moskauer Bombenzirkus von David Zane Meyrowitz. Es sprachen Marlow, Udo Schenk, Jelena Bonner, Petra von der Beek, Asniv, Name Alai, Nowotny, Wolfgang Rüther, Karapetian, Ralf Drexler, Bobkov, Matthias Ponier, Viktor Louis, Robert Dölle, Potapov, Steffen Räuber, Verkäufer, Patrick Mölleken. Technische Realisation, Benedikt Bitzenhofer und Jens-Peter Hamacher. Musik, Bernd Keul. Regieassistenz, Peter Simon. Regie, Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2018. Dramaturgie, Thomas Leutzbach.